Nutten rennen. Denn ich jag sie so wie Tiere, meine Lines können mehr Leute zitieren als die Bibel. Trainier dein Bizeps, stemm bloß deine Hanteln. Doch rappst du wie ne Schwuchtel, wirst du auch so behandelt. Kommt meine Crew in deine Stadt, ist alles vorbei. Was Hip-Hop-Elemente, Bitch, ich bändige Blei. Sag mir eins, wie kann man nur so schwule Scheiße rappen? Du hast als wenn sie tat dich nen Eispickel für Battles. Ey, da draußen ist es kalt, ist mir relativ egal. Denn ich bleibe in meinem Zimmer und rappe meine Parts. Deine Crew ist transvestit, ich bin in der Nacht aktiv und lauer schwulen Wack MCs auf mit einer Axt und schiebt Terror ohne Ende. Deutschlands Antwort auf die ISIS-Krieg ist für mich Nebensache. Fronte mich und ich erschieß dich. Du machst auf der Stage Pirouetten, du schwuler Hund. Meister fallen nicht vom Himmel, sie kommen aus dem Untergrund. 15 nach 11, jetzt wird gemordet. Du kommst mit deiner Gang, ich komm mit einer Horde von Leuten, die deinen Sound zum Kotzen finden. Macht auf hart, aber ihr bleibt trotzdem Bitches. 15 nach 11, jetzt wird gemordet. Du kommst mit deiner Gang, ich komm mit einer Horde von Leuten, die deinen Sound zum Kotzen finden. Macht auf hart, aber ihr bleibt trotzdem Bitches. Deine Crew ist ganz schwul, es sind alte Männer am Anzug. Sag, dass du ganz okay rappst, aber nicht mal das kannst du. Ich mach auf künstlich interessiert, aber keiner kauft's mehr ab. Denn alle 2 Sekunden sag ich, halt dein Maul, du Spaß. Nonstop rap, ich zerfick permanent Beats. Seine Crew ist im Club und feiert schwule Musik. Du hast deine Schule abgebrochen und wirst Rapper. Ich behandle Nutten so wie Dreck, nur schlechter. James N.G., guck, ich bin im Crew-Rappen der King. Mich battlen ist verrückt, weil ich unbesiegbar bin. Deine Crew ist Pseudo-Straße, macht auf Hustler und auf Hart. Dann gehst du nach Hause und isst Bananen durch den Arsch. Ich bin nett und lade ein paar schwule Rapper ein auf ne warme Mahlzeit und sie fressen am Blei. Du klingst behindert, doch sagst, das ist dein Style. Damien Davis rappt zu soft, doch